Die Goldmedaille für das elendste Leben. Zahlenmäßig war die landwirtschaftliche Revolution für Kühe, Schafe, Schweine und Hühner also ein voller Erfolg. Aber Zahlen sind nicht alles. Würde man eine Olympiade veranstalten, um die unglücklichsten Tiere aller Zeiten zu küren, müsste man die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen wohl zwischen Kühen, Schweinen und Hühnern aufteilen. Wildhühner werden ungefähr 10 Jahre alt. Wilde Rinder sogar 20. Als Nutztiere dagegen werden Hühner und Kühe meist ganz jung geschlachtet. Das Durchschnittshuhn lebt nur 1 oder 2 Monate. Das Durchschnittskalb erlebt seinen 3. Geburtstag nicht. Und warum? Weil die Menschen effizient sein wollen. Wenn ein Kalb mit 2 Jahren fast ausgewachsen ist, warum sollte der Bauer es dann ewig lange weiterfüttern? Er würde viel Futter und Arbeit in das Tier stecken, ohne sehr viel mehr Fleisch zu bekommen. Als Kalb kannst du eigentlich nur mit Angst im Bauch heranwachsen. Denn es ist klar, dass du geschlachtet und verspeist wirst, sobald du die Größe deiner Mutter erreichst. Bauern lassen ihre Tiere nur dann länger leben, wenn sie sich irgendwie nützlich machen. Kühe, die Milch geben, dürfen ein paar Jahre länger existieren. Ebenso Hühner, die Eier legen, und Bullen, die Pflüge ziehen. Aber sie zahlen einen hohen Preis dafür, denn ihr Leben ist hart und so ganz anders, als sie es sich eigentlich wünschen würden. In der Wildnis streifen Bullen und Rinder frei durch die offene Prärie. Als Nutztier muss ein Bulle, wenn er nicht gleich geschlachtet werden will, entweder einen Pflug oder einen Karren ziehen. Tag für Tag. Wenn er Pech hat, bohrt ihm der Bauer auch noch ein Loch durch die Nase und zieht einen Strick hindurch, damit er ihn hinter sich herzerren kann. Oder der Bauer sägt ihm die Hörner ab und schlägt ihn, wenn er nicht sofort gehorcht. Und nachts wird er in einen Pferch gesperrt, damit er nicht weglaufen kann. So sieht das Leben eines Bullen in der Landwirtschaft aus. Wenn er nicht gerade irgendetwas zieht und schleppt, ist er auf engstem Raum eingepfercht. Und wenn er nicht mehr genug Kraft hat, um eingespannt zu werden, oder wenn er auszubrechen versucht, landet er im Schlachthof. In jüngster Zeit sind Bullen und andere Zugtiere in der Feldarbeit oft durch Maschinen ersetzt worden. Aber dort, wo sie noch eingesetzt werden, haben sie weiterhin ein trostloses Leben.